Und am Tag, da er sie und das, dem sie anstatt Allahs dienen, versammeln wird, sagt er: Wart ihr es, die diese meine Diener in die Irre geführt haben, oder sind sie selbst vom Weg abgeirrt?